Es war dunkel, es war kalt, etwas schmerzte. Justus erwachte so langsam wie nie zuvor in seinem Leben. Er tastete sich an seinen Körper heran, als gehöre er nicht zu ihm, und schüttelte mühsam verschwommene Traumbilder ab. Traumbilder. Da war eine Lagerhalle, ein Scheinwerfer, eine braune Insel in einem weißen Meer, eine wichtige Nachricht. Als er endlich die Augen öffnete, hatte er den Traum so gut wie vergessen. Wie spät mochte es sein? Ein Blick auf den Wecker. Es gab keinen Nachttisch, auf dem er hätte stehen können. Dies war nicht sein Zimmer. Justus lag auf glattem, hartem Boden. Licht. Er brauchte Licht. Justus stemmte sich hoch, ertastete eine kalte, gekachelte Wand und kurz darauf den Lichtschalter. Wer bist du? Erschrick nicht, ich bin ganz harmlos. Mein Name ist Justus Jonas. Ich bin selbst gerade erst aufgewacht. Wir verlassen diesen unangenehmen Ort bis erstmal. Verschlossen. Eine Stahltür. Keine Fenster hier. Das läuft ja weniger optimal als erhofft. Was bist du für ein Spinner? Ich bin kein Spinner. Wie gesagt, ich heiße Justus Jonas und... Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Der Raum hier erinnert mich an einen ehemaligen Operationssaal, aber... Hast du uns hier eingesperrt? Eingesperrt? Nein! Gott, wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Ich warne dich, du Freak. Erzähl mir keinen Mist. Wie bist du hierher gekommen? Ich weiß es nicht. Und das ist leider kein Mist, sondern die Wahrheit. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Hey, nun wach schon auf. Hey. Schon gut. Ich bin wach. Was ist passiert? Wenn ich das wüsste, endlich bist du wach. Ich dachte schon, du liegst im Koma oder so. Koma? Hatte ich einen Unfall? Was? Nein, das heißt, ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht mal, wer du bist. Peter Shaw. Wo bin ich? Das weißt du nicht? Nein, ich war noch nie hier. Wie bin ich hierher gekommen? Sag mal, hörst du mir überhaupt zu? Ich weiß es nicht. Ich bin vor einer Viertelstunde aufgewacht und habe nicht den geringsten Schimmer, wo wir sind. Ich hatte gehofft, du könntest mir das sagen. Ich? Nein. Sag mal, wer bist du eigentlich? Jolene. Jolene's Break. Und du bist selbst gerade erst... Aufgewacht, ja. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Was geht hier vor sich? Sind wir entführt worden? Von wem? Was wollen die von uns? Du musst doch irgendwas wissen. Ich weiß aber nichts. Ich muss erst zu mir kommen, verstehst du? Wach werden, klar werden im Kopf. Die Tür da, die ist wohl... Verschlossen, ganz genau. Ich habe vorhin schon 100 Mal versucht, sie aufzukriegen. Julien, ich bin mir nicht sicher, ob ich das gerade alles richtig verstanden habe, aber kannst du dich an irgendetwas erinnern, was mit diesem Ort zusammenhängt? Oder damit, wie du hierher gekommen bist? Ich habe nämlich offenbar Probleme mit meinem Gedächtnis. Da bist du nicht der Einzige. Soll das heißen, dass ich mich ebenfalls an nichts erinnere? Genau das heißt es. Wie heißt du? Das geht dich zwar in feuchten Dreck an, aber ich bin Sean. Was zupfst du ständig an deiner Unterlippe? Oh, das macht mich ganz irre. Ich denke nach. Ach was? Was glaubst du, was ich tue? Ich denke auch nach. Ich denke darüber nach, wie wir hier rauskommen. Ich beschäftige mich eher mit der Frage, wie wir hierher gekommen sind. Was sind deine letzten Erinnerungen? Erinnerungen? Woran? Überhaupt das Letzte, an was du dich erinnerst. Naja, ich war in einem Club in L.A. gestern Abend und dann... Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich einen Filmriss. Hast du Alkohol getrunken? Kann schon sein. Ich weiß nicht. Nicht viel jedenfalls. Ich war mit dem Auto dort. Also scheint erhöhter Alkoholkonsum nicht der Grund für deine Amnesie zu sein. Bitte, sag mal, wie redest du denn? Verzeihung, ich rede nun mal so. Ich kann nichts dafür. Sean, bist du sicher, dass dein Besuch im Club gestern stattgefunden hat? Was willst du damit sagen? Wenn du dich nicht erinnern kannst, woher weißt du dann, dass es nicht schon länger her ist? Was weiß ich? Es fühlt sich so an, als wäre es gestern gewesen, okay? Was ist mit dir? Woran genau erinnerst du dich? Ja, nichts Besonderes. An einen ganz normalen Schultag. Ich kam nach Hause, habe gegessen, habe mich auf dem Schrottplatz rumgetrieben. Schrottplatz? Mein Onkel gehört einem Gebrauchtwarenhandel. Der Schrottplatz. Da ich bei meinem Onkel und meiner Tante lebe, verbringe ich den Tag meistens dort. Ich habe jedenfalls für meinen Onkel gearbeitet, zusammen mit meinem Kollegen Peter. Und ab da beginnt alles zu verschwimmen. Meine Erinnerung verliert sich irgendwie im Nichts. Ich kann nicht einmal mehr sagen, was ich abends gemacht habe. Umgezogen habe ich mich seitdem jedenfalls nicht. Nur irgendwas stört mich an meinen Schuhen. Sonderbar. Wirklich höchst sonderbar. Sonderbar. Hör zu schon. Ich weiß, du bist verwirrt und unsicher. Mir geht es nicht anders. Aber trotzdem sollten wir uns Mühe geben, zusammenzuarbeiten. Vielleicht können wir rekonstruieren, was passiert ist. Wen hast du zum Beispiel in diesem Club getroffen? Vielleicht bringt uns das weiter. Pass auf, Junge. Das Gelaber nervt. Ich will hier einfach nur raus, okay? Dein Interview kannst du auch später führen. Bitte sehr, du kannst ja versuchen, die Tür einzutreten. Ich bin gespannt, wie weit du damit kommst. Lass mich doch in Ruhe. Hey, hörst du das auch? Was denn? Psst. Jemand hämmert gegen eine Tür. Meinst du, das hat jemand gehört? Wenn jemand in der Nähe ist, bestimmt. Die Frage ist nur, kann uns derjenige auch helfen? Will uns derjenige auch helfen, wenn wir wirklich entführt wurden? Da war was. Jemand antwortet uns. Hilfe! Hilfe! Jolene, Jolene! Hilfe! Folge dich! Ich will hier raus! Jolene! Was soll das? Spinnst du? Lass mich los! Jolene, wenn du weiter so ein Spektakel veranstaltest, werden wir nie rauskriegen, was da draußen vor sich geht. Was da vor sich geht? Da ist jemand, der uns helfen kann. Da ist jemand, der uns gehört hat, ja. Du brauchst also nicht weiter zu hämmern. Aber wir müssen ihn oder sie ebenfalls hören, verstehst du? Also reiß dich zusammen und sei still. Ich weiß nicht, ob ich jetzt beruhigt oder entsetzt sein soll, aber es scheint, als seien wir nicht die einzigen Gefangenen hier. Wow, das bringt uns echt weiter. Ich bin beeindruckt. Wir müssen uns mit demjenigen, der da draußen klopft, irgendwie verständigen. Na dann brüll dir mal schön die Kehle aus dem Leib. Das wird kaum was bringen. Viel zu weit entfernt. Ich dachte auch eher an Klopfzeichen. Willst du mir jetzt weismachen, du könntest Morsealphabet? Ja, ganz genau. Wer es glaubt? Bist du etwa bei der Armee? Du bist doch noch nicht mal 18. Ja, das Problem wird sein, dass der Nachhall der Klopfzeichen so dumpf ist, dass man kaum einzelne Signale voneinander unterscheiden kann. Es wird also ziemlich schwierig werden, eine Nachricht zu übermitteln. Soll ich dir sagen, was schwierig sein wird, du Schlauberger? Außer dir kann kein Mensch Morsezeichen. Das nützt dir also überhaupt nichts. Ich gebe zu, ich habe keinerlei Indizien für meine Vermutung, aber ich glaube trotzdem, dass meine Freunde in der Nähe sind und die können meine Nachricht entschlüsseln. Oh, ich hab's gewusst. Du weißt also doch was. Wie bitte? Nein, ich... Natürlich weißt du was. Wie kämst du sonst drauf, dass deine Freunde hier sind? Hör auf, mich zu verarschen und erzähl mir endlich, was hier gespielt wird. Wie sind wir hergekommen? Wer bist du? Das ist ein Missverständnis. Ich weiß gar nicht, wo wir sind und wie wir herkamen. Meine Vermutung, dass meine Freunde hier sein könnten, beruht ausschließlich auf der Tatsache, dass wir schon häufig in unberechenbare Situationen geraten sind. Wir sind Detektive. Erzähl keinen Mist. Das ist die Wahrheit. Ich habe eine Visitenkarte in meiner Hosentasche. Moment. Meine Geldbörse, mein Ausweis. Jemand muss mir alles genommen haben. Mir auch. Aber deswegen brauchst du noch lange nicht zu glauben, dass ich dir deine Geschichte abnehme. Jetzt hör mir mal zu. Meine Freunde und ich haben ein Detektivunternehmen. Das kannst du mir glauben oder auch nicht. Es ist mir ehrlich gesagt gleich. Tatsache ist aber, dass wir gewisse Erfahrungen im Umgang mit befremdlichen Situationen haben. Daher wäre es nett, wenn du mir hilfst. Gemeinsam kommen wir ja schnell heraus. Aber wenn du dich weigern willst, bitte sehr. Irgendwie wird's auch ohne dich gehen. Was hast du vor? Ich will mich mit meinen Freunden verständigen, wenn sie da draußen sind. Über Klopfzeichen an der Tür wird das nichts werden. Die Akustik ist einfach zu schlecht. Aber ich dachte gerade daran, dieses Wasserrohr da oben zu verwenden. Metall leitet das Signal deutlicher und besser als die Luft. Mit etwas Glück führt das Rohr in die richtige Richtung. Aber ich komme nicht dran. Du musst mir helfen. Wie soll das denn gehen? Ja, nimm mich auf die Schultern und ich... Auf meine Schultern? Dich? Wie soll das funktionieren? Du wiegst doch bestimmt... Zu viel für dich? Ich hatte dich eigentlich für einen sportlichen, kräftigen Typen gehalten. Aber da muss ich mich wohl getäuscht haben. Doch nichts weiter als heiße Luft unter deinem T-Shirt, hm? Also schön, steig auf. Aber beeil dich. Ja. So, und jetzt hoch. Noch ein Stück? Ja, das reicht. Was ist das? SOS, geht das nicht irgendwie anders? SOS wäre dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz. Aber SOS ist so gut bekannt, dass auch jemand, der das Morse-Alphabet nicht beherrscht, es erkennen würde. Ich möchte keine Aufmerksamkeit bei den falschen Leuten erregen. Also was ist es dann? Fragezeichen. Wie bitte? Fragezeichen? Kannst du mir bitte verraten, wie zur Hölle uns das weiterhelfen soll? Was? Ab? Abwarten? Was sollte das denn? Wieso hast du mich fallen lassen? Oh, ich hab keine Lust mehr. Fragezeichen, so ein Blödsinn. Ich glaube dir kein einziges Wort. Du verheimlichst mir irgendetwas. Ich bin doch nicht bescheuert. Was soll das werden? Irgend so ein Psychospielchen? Aber weißt du was? Spiel allein weiter. Ich mach nicht mehr mit. Tja, ich glaube, wir haben Rohrpost. Was war das jetzt? Ein Punkt Fragezeichen. Was soll denn das bedeuten? Erstens? Erster. Ich habe gerade gefragt, ob ich mit Justus spreche. Er ist der erste Detektiv. Erster, bist du's? So ungefähr war mein Signal gemeint. Ich bin sicher, er wird es verstehen, wenn er es ist. Es ist wirklich Justus! Emsig wie ein Specht am Baumstamm klopfte Peter eine Nachricht nach der nächsten. Und so stetig wie ein Specht das Holz aushüllt, hüllten die Antworten des ersten Detektivs Peters Hoffnung aus, bis sie schließlich wie fein zerbröselte Späne am Boden lag. Justus ist ebenfalls eingesperrt. Sean, wirf mich nicht nochmal ab. Dann beeil dich gefälligst. Ich kann dich nicht mehr lange halten. Moment noch. Seans Beine knickten ein. Justus klammerte sich ans Rohr und hing plötzlich in der Luft, das Gesicht an die schmierige Kachelwand gedrückt. Oh, sorry. Deine Entschuldigung nützt mir nichts. Hör du drauf, nicht halt mich! Nichts passiert, danke der Nachfrage. Naja, Klopfzeichen kann man immer noch geben. Ich kann das abgebrochene Stück Rohr dafür ver... Justus brach ab. An der Decke hing etwas. Ein schwarzer Kasten. Weder er noch Sean hatten ihn vorher bemerkt, da der Schatten des Wasserrohrs ihn verborgen hatte. Doch nun, da es abgebrochen war, war er kaum zu übersehen. Justus ging näher. Dann erkannte er, was es war. Die Angst, die er nach seinem Erwachen verspürt hatte, war schlagartig wieder da. Kalte, fast greifbare Angst, die sich langsam wie gefrierendes Wasser von seinem Magen aus im ganzen Körper ausbreitete. Plötzlich wurde ihm die Kälte im Raum wieder bewusst. Er bekam eine Gänsehaut. Mit zitternder Hand wies er auf das Objekt an der Decke. Das kann nicht sein. Es gibt leider kaum einen Zweifel. Entweder das alles hier, dieser Raum, die ganze Situation, ein großer Scherz, den ich leider nicht verstehe. Oder die Lage ist viel unberechenbarer, als wir bisher überhaupt ahnen konnten. Was sagt er? Sorry, war abgelenkt, Raum durchsucht, über dem Rohr. Wieso Raum durchsucht? Er ist leer. Hier gibt es nichts zu durchsuchen. Just meint, wir sollten über dem Rohr nachsehen. Aber... Was ist denn da? Eine Kamera. Wir werden gefilmt. Das gibt's doch gar nicht. Peter, was machst du denn da? Das fragst du noch? Julien, wir werden beobachtet. Ja, aber... Aber was? Wir werden die ganze Zeit schon beobachtet. Denkst du, das lasse ich mir gefallen? Peter nahm Anlauf. 2, 3 lange Schritte, dann der Sprung. Er flog durch die Luft, holte aus und schlug mit geballter Faust auf die Linse. Hasta la vista, Baby. So, das Kabel ist ab. Jetzt hat Big Brother ein Problem. Hoffentlich wird sein Problem nicht unseres. Wie meinst du das? Was hast du? Wärst du so freundlich, mir zu antworten? Was ist denn? Was willst du wissen? Ich will wissen, was du von der Sache hältst. Von der Kamera meine ich. Von der Tatsache, dass jemand uns während der letzten Stunde beobachtet hat. Ist der Hammer, ja. Und? Ja, jetzt wissen wir doch, dass wir nicht zufällig hier hereingeraten sind. Nicht zufällig? Was du nicht sagst. Man gerät selten zufällig in ein Lagerhaus und kann sich an nichts mehr erinnern. In ein Lagerhaus? Wie kommst du darauf, dass wir in einem Lagerhaus sind? Was weiß ich? Hab ich mir halt gedacht. Sieht doch aus wie ein Lagerhaus, oder? Jetzt geh mir nicht auf die Nerven. Sieh lieber zu, wie wir herauskommen. Ich denke, du bist so ein toller Detektiv. Diese Kamera. Was ist damit? Sie ist aus Metall. Ja, klar. Und sie ist sowieso schon kaputt. Richtig. Und was weiter? Ich mache sie auf. Bist du völlig bescheuert? Die hätte man doch noch gebrauchen können. Ja klar, wir machen es hier drin so richtig gemütlich und drehen ein kleines Heimvideo. So meine ich das nicht, aber kannst du mir erklären, was das jetzt für einen Sinn hatte? Ja, kann ich. Da drin sind nämlich zwei Metallbügel. Mit etwas Glück sind die unser Weg nach draußen. Wie ist das nun wieder gemeint? Kriegst du etwa dieses Schloss auf? Wie ich schon sagte, mit etwas Glück. Das ist super. Aber wieso kannst du denn sowas? Justus' Onkel arbeitet auf einem Schrottplatz und da liegen immer jede Menge alte Türen und ausgebaute Schlösser herum. Irgendwann habe ich dann angefangen, mich damit zu beschäftigen. Mit was? Schlösser zu knacken. Ist gar nicht so schwierig, wenn man erstmal weiß, wie es geht. Aha, jetzt habe ich dich. Kriegst du es auf? Noch nicht. Aber jetzt weiß ich wenigstens, wie der Mechanismus aufgebaut ist. Dieser dritte Detektiv, von dem du mir erzählt hast, meinst du, der ist auch hier? Bob? Ich weiß es nicht. Bei Justus scheint er nicht zu sein. Ich habe ihn in den letzten Tagen gar nicht gesehen. Daher weiß ich nicht, ob... Ich kann mich einfach nicht erinnern. Verstehst du? Ich hoffe, er ist wohlauf. Was ist? Ich glaube, die Tür ist offen. Weißt du, wo Justus steckt? Justus? Nein, ich hatte gehofft, er wäre hier. Und Peter? Ich habe absolut keine Ahnung. Wieso? Ist etwa was passiert? Ob etwas passiert ist? Du weißt also wirklich nicht, wovon ich rede? Ist das dein Ernst? Treibe keine Scherze mit mir, Bob Andrews. Das ist kein Scherz. Ich war mit meinen Eltern 3 Tage lang in Idaho. Wir sind eben erst zurückgekommen und ich habe mich gleich aufs Rad gesetzt und bin hergefahren, um zu sehen, ob es was Neues gibt. Es gibt etwas Neues. Allerdings, Justus ist verschwunden. Heute Morgen wundere ich mich, dass er gar nicht aufstehen wollte. Also bin ich in dein Zimmer gegangen, um ihn zu wecken. Aber er war nicht da. Er ist die ganze Nacht nicht da gewesen. Ach, vielleicht ist er einfach nur früh aufgestanden. Nein, sein Bett war gemacht. Justus macht nie sein Bett. Das mache immer ich. Ich habe sofort bei den Shaws und deinen Eltern angerufen. Und jetzt rate, Peter ist auch verschwunden. Bitte, Bob, wenn du was weißt, dann musst du es mir sagen. Und was ist? Weißt du, wo sie stecken, Bob? Nein, ich... Es tut mir leid, Mr. Jonas, ich bin völlig ratlos. Ich kann mir nicht erklären, was passiert ist. Aber das hat doch mit eurer Detektivspielerei zu tun. Mach mir doch nichts vor. Wir hatten gar keinen Fall in Arbeit, als ich am Mittwoch nach Idaho gefahren bin. Aber das kann doch nicht sein. Wo können sie denn nur stecken? Was war denn gestern Abend? Hat Justus irgendwas gesagt? Es war alles wie immer. Titus und ich haben uns ein Krimi angesehen und Justus gute Nacht gesagt. Das war so gegen 10. Dann ist er in sein Zimmer gegangen. Haben Sie da nochmal nach ihm gesehen? Ich bitte dich. Glaubst du, ich schaue jeden Abend nach, ob er auch richtig zugedeckt ist? Er ist doch kein Baby mehr. Außerdem geht er ja meistens nach uns ins Bett. Nur eben gestern nicht. Wissen Sie was? Wahrscheinlich wird sich alles ganz einfach aufklären. Justus ist heute sehr früh aufgestanden, um etwas völlig Harmloses zu erledigen. Und um Ihnen eine Freude zu machen, hat er sein Bett selbst in Ordnung gebracht. Er hat nicht gefrühstückt. Das habe ich an der Orangensaftflasche gesehen. Sie ist genauso voll wie gestern. Und Justus ohne Frühstück, das ist vollkommen unmöglich. Also war er in der Nacht nicht zu Hause. Das ist eine logische Schlussfolgerung, nicht wahr? Ein bisschen habe ich von eurem Detektivkram gelernt. Bob, du musst etwas wissen. Wo steckt unser Junge? Wir wollten schon in eurem Wohnwagen nachsehen, aber wir haben keinen Schlüssel. Jetzt beruhigen Sie sich erstmal. Justus und Peter wird schon nichts passiert sein. Ich werde jetzt in der Zentrale nachsehen, ob ich eine Nachricht von den beiden finde. Ab, ab, da, da, da, da, da. Schlüssel, Und? Ja, also auf den ersten Blick sehe ich nichts Ungewöhnliches. Ich werde mal schauen, ob ich irgendwo eine Nachricht finde. Das kann eine Weile dauern. Wir helfen dir. Nein! Ich meine, besser nicht. Sehen Sie, die Zentrale ist... Sie ist wie ein empfindliches Biotop, verstehen Sie? Alles hat seinen Platz und darf nicht weggeräumt werden. Also, was ich sagen wollte, ich komme am besten allein zurecht, danke. Aber du sagst sofort Bescheid, wenn du was gefunden hast. Ja, natürlich. Außerdem ist die Zentrale unser Heiligtum, in dem Erwachsene nichts zu suchen haben. Das Telefon. Hallo? Bob, hi. Du bist wieder da. Jelena, du bist... Das ist ja eine Begrüßung. Ach, tut mir leid. Ich hatte gehofft, es wäre Justus. Natürlich. Ein Anruf deines Chefs, den du durchschnittlich 16 Stunden am Tag siehst, ist wichtiger als alles andere. Du verstehst nicht, Jelena. Justus ist verschwunden. Peter auch. Seit gestern Abend schon. Verschwunden? Das ist ja ein Ding. Dabei habe ich gestern noch mit Justus telefoniert. Du hast was? Ja, natürlich wollte ich eigentlich dich sprechen, aber du warst ja nicht da. Und wann genau war das, Jelena? Und was hat Justus gesagt? Das muss so gegen 4 gewesen sein. Justus hat erzählt, du seist auf Verwandtenbesuch und wollte schon wieder auflegen, um sich bloß keine Sekunde länger mit mir zu unterhalten. Aber um ihn zu ärgern, habe ich ihn in ein Gespräch verwickelt und gefragt, ob ihr gerade einen neuen Fall in Arbeit hättet und so weiter. Ja, und? Was hat er gesagt? In der Tat, das haben wir. Und deshalb ist es mir nun leider nicht möglich, unsere Konversation fortzusetzen, Jelena. Wir müssen nämlich ein verdächtiges Individuum beschatten. Ein verdächtiges Individuum? Wen? Das hat er mir natürlich nicht verraten. Du weißt ja, Justus verrät ungern Details. Du machst dir wirklich Sorgen, stimmt? Natürlich mache ich mir Sorgen. Seine Tante und sein Onkel haben mich gerade belagert. Die sind völlig verzweifelt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hast du schon die Zentrale durchsucht? Bin gerade fertig geworden. Ich habe einen Notizzettel mit einer Adresse gefunden. Und was ist das für eine Adresse? 32 Richmond Road. Die liegt in West Hollywood. Verdammt schicke Gegend. Aber ich habe keine Ahnung, wer da wohnen soll. Na, worauf wartest du dann noch? Find's raus. Hi, komm ich zu spät? Was tust du denn hier? Was wohl? Ich unterstütze dich. Aber müssen wir das durch die Scheibe besprechen oder darf ich reinkommen? Nein, steig ein. Wie bist du hierher gekommen? Wie schon? Gefahren? Nicht mit dem Rollstuhl. Mit dem Taxi natürlich. Es ist nett von dir, dass du mir helfen willst. Aber ich fürchte, es gibt nichts, wobei ich Hilfe brauche. Dies hier ist die Richmond Road. Schön, aber hier ist nichts, was uns weiterbringt. Hast du das auch gehört? Bin ja nicht taub. Das klang, als hätte jemand... auf mein Autodach geschlagen. Hey, hören Sie auf, mein Auto mit Orangen zu bewerfen. Werdet ihr wohl endlich verschwinden. Los, macht, dass ihr wegkommt, ihr furchtbaren Paparazzi. Hier gibt es nichts zu sehen. Und nehmt den Rollstuhl mit, klar? Geht's Ihnen noch gut, junge Frau? Oder hat die Sonne Ihr Gehirn getoastet? Ich bin es leid, dass ihr ständig vor meinem Haus herumlungert. Ihr Haus? Ja, mein Haus. Wessen denn sonst? Ich bin nicht pleite, egal was die Zeitungen schreiben. Dass ihr Reporter einen Star wie mich aber auch nie in Ruhe lassen könnt. Erstens stehen wir auf einer öffentlichen Straße und hier können wir bleiben, solange wir wollen. Und zweitens weiß ich gar nicht, wer Sie sind. Ha, ich weiß genau, was ihr vorhabt. Ihr werdet wieder stundenlang hier stehen, um heimlich Fotos zu schießen. Wir haben nicht mal eine Kamera dabei. Ach nein? Und gestern hattet ihr wohl auch keine dabei, was? Gestern? Ja, gestern. Oder glaubst du, ich erkenne den Wagen nicht wieder? Jelena, der Wagen. Ich habe den VW Justus und Peter für die Zeit, in der ich weg war, geliehen, weil Peters MG in der Werkstatt ist. Na, und die Verrückte da oben hat den Wagen wiedererkannt. Wann sollen wir denn Ihrer Meinung nach hier gestanden haben? Na, gestern Nachmittag, du Schlauberger. Stundenlang. Und dann seid ihr noch dem armen Jonathan hinterhergefahren. Jonathan? Ja, Jonathan Thorndike. Tu doch nicht so scheinheilig. Was ist nun? Verschwindet ihr freiwillig oder soll ich die Polizei rufen? Ja, gut, wir gehen ja schon. Aber Sie können froh sein, dass ich nicht wegen Ihnen die Polizei rufe. Zum Glück haben die Orangen keine Beulen in meinem Dach hinterlassen. Ihr wollt wirklich gehen? Ihr verdammten Gören! Macht ein Foto von mir! Mann, oh Mann, Hollywood. Hier wohnen wirklich nur bekloppte Stars, Ex-Stars und solche, die sich dafür halten. Ja, trotzdem glaube ich nicht, dass sie gelogen hat. Sie hat meinen Wagen vor dem Haus gesehen. Justus und Peter müssen hier gewesen sein. Und wir wissen auch, was sie hier wollten. Jonathan Thorndike beobachten. Sonst wären sie ihm nicht hinterhergefahren. Ich habe seinen Namen vorhin auf dem Klingelschild gesehen. Jelena, dieser Thorndike, wohnt hier. Und wer ist er? Auch so ein Pseudostar? Keine Ahnung, aber es gibt nur eine Möglichkeit. Ich muss von der anderen Seite auf das Grundstück kommen. Hinten ist eine Mauer, das habe ich bei der Herfahrt gesehen. Ich muss da rüberklettern. Rüberklettern? Na toll. Und was ist mit mir? Du bleibst hier. Die arme behinderte Jelena steht also mal wieder im Weg. Aber weißt du was? Ich bin nicht deine Sklavin. Ich kann machen, was ich will. Also erstens nicht so laut, ja? Zweitens, du weißt, dass du Blödsinn redest. Du stehst nicht im Weg. Aber solange die Situation undurchsichtig ist, ist es besser, wenn nur einer sich in Gefahr begibt. Du bleibst zur Sicherheit zurück und holst Hilfe, wenn was schief geht. Aber du redest schon wie Justus. Und du solltest dir abgewöhnen, immer wieder deine Rollstuhl-Mitleidskarte auszuspielen, um deinen Willen durchzusetzen. Das saß. Wenn Justus das gesagt hätte, würde ich jetzt einen ganzen Berg gepfefferter, giftiger und strandverseuchter Antworten über ihn auskippen. Aber weil du's bist, lass ich diese Unverschämtheit ausnahmsweise durchgehen. Und jetzt hau schon ab. Wenn ich deine Todesschreie höre, werde ich dir mit meinem Schlachtross aus Aluminium, Stahl und glasfaserverstärkten Kunststoff zu Hilfe ein und alle Gegner plattwalzen. Bob gelangte ohne Probleme über eine Hintertür ins Treppenhaus. An einer der Türen entdeckte er das Schild. Jonathan Thorndike, Kimberly Lloyd. Auch bevor er einen Plan entwickeln konnte, drang plötzlich eine schrille, weibliche Stimme aus dem Apartment. Ich habe dich gesehen. Du hast direkt vor ihr gestanden und plötzlich ist sie zusammengebrochen. Und da war Blut. Du hast sie doch nicht etwa umgebracht. Jim, warum siehst du mich so an? Du machst mir Angst. Was tust du da? Was? Jim, hör auf! Hilfe! Verschlossen. Aufmachen! Machen Sie sofort die Tür auf! Ich rufe die Polizei! Um Himmels Willen! Du hast doch nicht etwa gelauscht? Wo ist der Kerl? Hat er sie bedroht? Soll ich die Polizei rufen? Nein, wieso? Ich dachte, haben Sie nicht um Hilfe gerufen? Das war Catherine. Wer? Catherine? Die Rolle, für die ich gerade den Text lerne. Ich bin Schauspielerin, Kimberly Lloyd. Sie haben das nur gespielt? Oh, das tut mir wirklich, wirklich leid, Mrs. Lloyd. Ich wusste ja nicht. Miss Lloyd. Mach dir nichts draus. Es bedeutet schließlich, dass ich überzeugend gespielt haben muss, oder? Ach, sehr überzeugend, wirklich. Das war große Klasse. Spielen Sie Theater? Film. Catherine wird mich ganz groß rausbringen. Und nun zu dir. Warum lauschst du an meiner Tür? Du wohnst doch nicht hier. Ich habe nicht gelauscht. Ich bin bloß vorbeigekommen. Hast du jemanden Besuch? Ja. Wen? Es war niemand da. Wer war nicht da? Naja, um ehrlich zu sein, ich wollte zu Mr. Thorndike. Zu Jonathan? Der ist nicht da. Was willst du denn von ihm? Das ist eine private Angelegenheit. Wissen Sie zufällig, wo ich ihn finden kann? Er ist zurzeit sehr beschäftigt. Vielleicht kann ich dir helfen. Geht es um den Film? Um den Film? Um den Film. Im Moment wollen Jonathan alle wegen dem Film sprechen. Schließlich ist übermorgen Drehstart. Also, das heißt, ich finde ihn vermutlich im Studio. Im Studio? Wie war noch gleich dein Name? Robert. Und weiter? Robert Miller. Nie gehört. Woher kennst du Jonathan? Das spielt jetzt auch überhaupt keine Rolle. Wenn er nicht hier ist, dann werde ich später wiederkommen, okay? Halt! Ich finde, du solltest noch ein bisschen bleiben, Robert. Ich glaube dir nämlich kein Wort. Hi Vince, hier ist Kimberly. Komm doch mal kurz rüber. Hier ist ein Typ, der Ärger machen will. Beeil dich. Bis gleich. Vince ist Fitnesstrainer. Er wird dich schon zum Reden bringen. es hat geklappt. Ja. Und jetzt? Jetzt hauen wir ab. Der Gang muss irgendwo enden und einen Weg nach draußen gibt es. Wir müssen ihn nur finden. Komm schon, Julie. Da war was. Ja, ich habe es auch gehört. Vielleicht sollten wir doch besser umkehren. Ach was, das war wahrscheinlich Justus, der hinter einer dieser Türen steht. Justus! Justus! Justus! Justus! Da schlägt jemand gegen eine Tür. Da ist er. Das kam von dieser Tür. So. Jetzt. Wer seid ihr? Wo bin ich? Wie bin ich hierher gekommen? Ich verstehe das nicht. Aber schnell, Vince. Komm rein. Dieser Bursche hat mich belästigt. Kannst du ihm ein paar Manieren beibringen? Das will ich gerne versuchen. Verdient hätte er es. Aber mein Name ist nicht Vince, sondern Jelena. Und ich bin hier, um Unterschriften zu sammeln. Wie Ihnen sicher nicht entgangen ist, befindet sich der Aufzug in Ihrem Haus in katastrophalem Zustand. Für eine Rollstuhlfahrerin ist es nahezu unmöglich, sich ohne fremde Hilfe hineinzubegeben. Der Verein zur Beseitigung von lebenserschwerenden Missständen für körperlich beeinträchtigte Mitbürger in West Hollywood, kurz VBLMKBMWH, dessen Vorstand und bisher einziges Mitglied ich bin, hat es sich zur Aufgabe gemacht, gegen diese skandalösen Umstände vorzugehen. Sie können kostenlos Mitglied werden und erhalten dafür vierteljährlich den Vereinsnewsletter. Eine kleine Spende würde dem Verein jedoch auch schon weiterhelfen. Sag mal, bist du völlig verrückt geworden? Entnehme ich Ihrer Frage, dass Sie kein Interesse haben? Allerdings. Und jetzt raus hier, du geisteskranke Kuh. Okay, Wiedersehen. Bob hatte selbstverständlich die Gelegenheit genutzt zu verschwinden. Er wartete im Flur auf Jelena. Weg hier. Los. Hey, bleib stehen. Mist, in dem Fahrstuhl ist Vince. Er kommt rauf. Dann durch die Tür. Schnell. Vince, hast du sie erwischt? Erwischt? Wen? Ja, diesen Jungen und seine Freundin im Rollstuhl. Sie müssen dir doch entgegengekommen sein. Mir ist niemand begegnet. Was ist denn überhaupt los? Ich weiß nicht. Da war dieser Junge. Robert Miller heißt er angeblich. Er wollte was von Jonathan. Aber etwas stimmte nicht mit dem Burschen. Ich glaube, er wollte mich ausspionieren. Ausspionieren? Meinst du etwa, es hat jemand was mitbekommen? Ich habe keine Ahnung. Wo steckt Jonathan überhaupt? Ja, das ist meine größte Sorge. Ich habe heute Morgen das letzte Mal mit ihm telefoniert. Da sagte er, dass etwas schief gelaufen sei und er dringend zur Lesoma müsse. Und dass ich ihn später wahrscheinlich nicht mehr erreichen könne, weil sein Handy dort unten nicht funktioniert. Dort unten? Was meinte er damit? Ich weiß nicht. Aber dieser Robert, wenn er dir nicht entgegengekommen ist, muss er hier irgendwo was stecken. Wir müssen abhauen. Okay, los. Hey, ihr da. Ciao, Vince. Tja, und dann hörten wir deine Hilferufe. Den Rest kennst du ja hier. Eine sehr verworrene Geschichte. Das kannst du laut sagen. Was habt ihr nun vor? Justus muss hier irgendwo in der Nähe sein. Wir müssen ihn finden und befreien. Mit seiner Hilfe werden wir hier schon rauskommen. Da bin ich mir ganz sicher. Gut, dann los. Was soll das? Was soll was? Warum starrst du mich an? Ich starre nicht. Du verfolgst mich mit deinem Blick, meinst du, das merke ich nicht? Wohin soll ich denn sonst sehen? Hier ist ja nicht viel. Das macht mich nervös, so kann ich nicht denken. Du Ärmster. Aber falls es dir nicht aufgefallen ist, Denken hat uns bis jetzt noch keinen Schritt weitergebracht. Ach nein, was ist mit Peter und der Kamera? Toll, Justus, wirklich toll. Und was bringt uns das? Gar nichts. Wir sind immer noch hier unten eingesperrt. Also hör auf, dich wichtig zu machen. Dann hör endlich auf zu lügen. Was willst du damit sagen? Du verheimlichst mir etwas. Ich weiß es. Es hat keinen Sinn, es zu leugnen. Ich verheimliche dir etwas. Verrätst du mir auch, was das sein könnte? Und wie du darauf kommst? Gern. Du sagtest gerade, dass wir hier unten festsitzen. Hier unten. Wie kommst du darauf, dass wir irgendwo unten sind? Weil hier keine Fenster sind, du Superdetektiv. Und was ist mit dem Lagerhaus? Schließt du das auch aus der Tatsache, dass es hier keine Fenster gibt? Oh, das war geraten, Mann. Geraten? Niemand wäre so einfach auf ein Lagerhaus kommen. Und was ist dein verdammtes Problem mit der Kamera? Wovon redest du überhaupt? Als ich die Kamera entdeckte und abmontierte, warst du wenig begeistert. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, es wäre dir lieber gewesen, wenn ich sie nicht gefunden hätte. Kannst du mir glaubhaft machen, dass ich unter Wahnvorstellungen leide? Mir das alles nur einbilde oder bist du bereit, mir endlich die Wahrheit zu sagen? Ich weiß nicht, wovon du redest. Ein kalter, kahler Raum ohne Fenster sieht für mich nach einer unterirdischen Lagermöglichkeit aus. Zum Beispiel für tiefgekühlte Lebensmittel. Ist dir der Fischgeruch noch nicht aufgefallen? Fische werden nach dem Fang auf Eis gelegt und vor oder nach der Weiterverarbeitung gelagert. Wir können in einer Fischfabrik sein. Tag! Na, Just, alles fit? Peter! Ja, darf ich vorstellen? Jolene und Lia. Ich bin Justus. Und das da ist Sean. Ist ja super, dass wir jetzt alle Freunde sind. Aber können wir endlich hier verschwinden? Ja, Sean hat recht. Wir sollten erstmal versuchen, einen Ausgang zu finden. Unser Gefängnis war da hinten. Und Lias dort. Was auf der anderen Seite ist, wissen wir noch nicht. Dann los. Da vorne ist ein Rolltor. Kriegst du es auf? Mit Rolltoren kenne ich mich nicht so aus. Außerdem fehlt mir das passende Werkzeug. Wir sollten die Zeit nutzen und uns fragen, warum wir überhaupt hier sind. Ich meine, warum ausgerechnet wir? Es muss eine Gemeinsamkeit zwischen uns geben. Wir sind alle etwa im gleichen Alter und wir kommen aus der gleichen Gegend. Aber sonst... Kannst du dich eigentlich auch nicht mehr dran erinnern, was gestern war? Nein, ich weiß nur noch, dass wir auf dem Schrottplatz waren. Ja, deine Tante wollte etwas von uns. Aber ich habe keine Ahnung, was das war. Die Erinnerung wird immer dünner. Als ob man nicht ganz sicher ist, ob man etwas geträumt oder wirklich erlebt hat. Und sonst? Gar nichts mehr? Nein. Und bei dir? Als ich aufgewacht bin, hatte ich einen seltsamen Traum. Aber ich weiß beim besten Willen nicht mehr, worum es gegangen war. Die ganze Geschichte erinnert mich an einen Fall, in den wir mal verwickelt waren. Wir begegneten ein paar Leuten, die ebenfalls ihr Gedächtnis verloren hatten. Am Ende stellt sich heraus, dass ihnen etwas verabreicht wurde. Eine flüssige Substanz, die ihnen die Erinnerung raubte. Just, natürlich. Damals im Tal des Schreckens. Diese Leute wurden auch von den Kameras beobachtet. Ein paar Bekloppte, die zu viel Zeit und Geld hatten, fanden es lustig, Wetten darauf abzuschließen, wie ihre Versuchspersonen in bestimmten Situationen reagieren. Das waren Leute vom Fernsehen. Just, meinst du etwa, mit uns passiert das Gleiche? Ich glaube nichts weiter. Wir befinden uns ja immer noch in einer absurden Situation, obwohl wir die Kameras längst entdeckt haben. Bei Lia war übrigens keinen. Und hier auf dem Gang auch nicht. Ich habe ihn schon genau umgesehen. Der Fall liegt also definitiv anders als beim Teil des Schreckens. Auch wenn ich die Zusammenhänge nicht ganz so schaue. Na schön. Jemand hat uns also etwas eingeführt. Aber wer? Und warum? Und was soll das alles? Was das soll? Das kann ich dir sagen, Jolene. Das heißt, dass Justus ein ganz übles Spiel spielt. Du hast noch gar nichts gesagt. Wozu? Zu meinem Auftritt. War der nicht klasse? Doch, war er. Danke. Woher wusstest du eigentlich, dass ich Hilfe brauche? Ich wusste es nicht. Ich hatte nur den Eindruck, du saßt schon viel zu lange im Apartment. Also habe ich einfach geklingelt. Jelena, ich war höchstens 5 Minuten da drin. Sag ich doch, zu lange. Und die Verrückte? Die hat rumkrakeelt. Aber das war mir herzlich egal. Ja, auf jeden Fall hast du mich gerettet. Vince hätte noch verdammt unangenehm werden können. Das Dumme ist, ich konnte kaum etwas herausfinden. Jonathan Thorndike hat etwas mit einem Film zu tun und ist gerade schwer beschäftigt. Aber ob und wie Justus und Peter in diese Geschichte passen, keine Ahnung. Trotzdem ist dieser Thorndike unsere einzige Spur. Was hat Kimberly zu Vince gesagt, wo er hin wollte? Zur Lasoma. Was immer das ist. Also, ich habe noch nie davon gehört. Klingt eher wie eine Abkürzung. La könnte L.A., also Los Angeles sein. Gute Idee. Da vorne ist ein Reisebüro. Da frage ich mal nach. Lasoma, Los Angeles School of Method Acting. Eine Schauspielschule. Wow, das passt. Aber was genau will er in einer Schauspielschule? Das werden wir schon rauskriegen. Auf zu Lasoma. Justus hat von Anfang an versucht, uns ein Märchen nach dem anderen aufzutischen. Vergesst nicht dran, dass ich nicht lache. Ganz zufällig ist unser werter Mitgefangener Justus Jonas der Einzige, der jemals davon gehört hat. Genauso wie er zufällig das Morse-Alphabet beherrscht und sein Kollege es zufällig drauf hat, Schlösser zu knacken. Fällt euch nichts auf, sie sind die beiden Einzigen, die sich schon vorher kannten. Die wollen uns auf den Arm nehmen. Die wissen ganz genau, was hier läuft. Nämlich irgendein hinterhältiges Psychospielchen. Ich hab dich von Anfang an nicht getraut, Justus Jonas. Aber mit deinem komischen Trank hast du dich gerade endgültig selbst entlarvt. Schon, ich hab dir doch schon tausendmal erklärt, dass... Ich glaube dir kein einziges Wort mehr. Sag mal, spinnt der? Ach, lass ihn, Peter. In gewisser Weise kann ich ihn sogar verstehen. Wenn sich mir gegenüber jemand so verhielt, wäre ich auch skeptisch. Aber darauf können wir keine Rücksicht nehmen. Wie weit bist du mit dem Tor? Ich fürchte, dieses Schloss ist zu kompliziert für zwei simple Metallbügel. Wir müssen etwas anderes versuchen. Etwas anderes? Willst du das Tor etwa aufbrechen? Das wird nie klappen. Wieso eigentlich nicht? Wenn wir einen Hebel benutzen würden... Ich hab's! Ich habe vorhin ein paar dünne, stabile Heizungsrohre gesehen. Wenn wir sie irgendwie aus der Wand reißen, dann könnte es mit dem Hebel klappen. Komm mit, Peter. Wir haben zwar die Lysoma gefunden, aber das bringt uns überhaupt nichts. Selbst wenn Jonathan Thorndyke hier ist, wir würden ihn ja nicht mal erkennen. Was sollen wir jetzt machen? Hey, was schreibst du denn da? Na was wohl? Suche Jonathan Thorndyke. Sag mal, spinnst du? Nein, du? Willst du den Zettel etwa aufhängen? Was glaubst du denn? Dass ich ihn in den Müll schmeiße, wenn er fertig ist? Aber das kannst du doch nicht machen. Was? Ihn in den Müll schmeißen? Aufhängen. Ich meine... Ja, ich kann mir schon vorstellen, was du meinst, Bob. Du meinst, als Detektiv müsse man immer ständig von A nach B schleichen und ständig auf der Hut sein. Aber in diesem Fall bringt uns Heimlichtuerei nichts. Was ist, wenn Thorndyke gemeingefährlich ist und sofort ausrastet, wenn er den Zettel sieht? Bob, wenn du einen besseren Plan hast, nur zu. Aber ich fürchte, uns fehlt die Zeit, um irgendetwas auszutüfteln. Also hilf mir, den Zettel aufzuhängen. Also gut. Jonathan Thorndyke? Der war doch heute Morgen hier. Hallo? Könnte ich euch kurz sprechen? Ein Stück. 1, 2 und 3. So, das muss reichen. Kommt. Okay. Na toll. Die Freiheit habe ich mir aber anders vorgestellt. Ein Lastenaufzug. Das ist ein Lastenaufzug, mit dem man große Sachen nach oben und unten transportiert. Fisch. Dem Geruch nach tippe ich auf Fisch. Ja, ob Fisch oder nicht, wir sind bald draußen. Oder auch nicht. Das Ding scheint überhaupt nicht mehr zu funktionieren. Was du nicht sagst. Und die Fahrstuhltür geht wahrscheinlich auch nicht. Nee, sie geht ja doch. Da raufzuklettern wäre kein Problem. Raufklettern? Meinst du das im Ernst? Das schaffst du doch nie. Ach was, ich bin gut im Klettern. Und so hoch ist es ja nicht. Aber wenn du abstürzt, dann landest du doch zwischen den ganzen Kabeln und Drähten. Ich habe ja nicht vor, abzustürzen. Was so mutig heute, Zweiter? Ich will hier einfach raus, Just. Und wenn ich das richtig sehe, gibt es da oben eine Notausstiegsluke. Ich werde sie einfach zur Noteinstiegsluke umfunktionieren, euch rausziehen und dann verschwinden wir von hier. Glaubst du wirklich, du kriegst diese Luke auf? Das werden wir sehen, wenn ich oben bin. Da bin ich aber mal gespannt. Okay, dann mal los. Lia, was machst du denn da? Warum legst du dich in den Schacht? Wenn Peter sich schon nicht vom Klettern abbringen lässt, will ich wenigstens dafür sorgen, dass ihm nichts zustößt, falls er doch abstürzt. Zusammen können wir ihn auffangen. Gute Idee, Lia. Auf uns landet er allemal weicher als auf dem Beton. Ja, besonders auf dir, Jus. Komm schon, Sean. Je mehr wir sind, desto besser. So, ich bin oben. Ist doch ganz schön hoch. Und? Wie sieht's aus? Ist da wirklich eine Luke? Ja, aber ich weiß nicht, wie ich die aufkriegen soll. Ich bräuchte eine dritte Hand. Peter! Ist alles in Ordnung? Aua! Oh Gott, du blutest ja! Ich... was? Ach, geht schon. Und bei dir, Justus? Du meinst, abgesehen davon, dass du mir den Ellbogen in die Magenkuhle gerammt hast und dass ich unser kleines Schädelduell verloren habe? Ja, alles bestens. Peter, das sieht gar nicht gut aus. Ich hab doch gesagt, es ist zu gefährlich. Es wäre überhaupt nicht gefährlich gewesen, wenn sich nicht die Kabine plötzlich bewegt hätte. Bitte was? Ja, keine Ahnung, wieso sie sich bewegt hat. Dafür gibt es eigentlich nur eine logische Erklärung. Da oben ist jemand. Er hat mitbekommen, dass wir fliehen wollten und hat den Fahrstuhl in Gang gesetzt, um uns abzuschrecken. Mit Erfolg. Denn es ist definitiv zu riskant, noch einmal diesen Weg zu versuchen. Na, so ein Zufall. Halt du dich da raus! Glaubst du immer noch, dass wir das hier alles inszenieren? Völlig egal, was ich glaube. Just, wenn da oben wirklich jemand ist, dann müssen wir doch versuchen, Kontakt aufzunehmen. Kontakt aufnehmen? Wer immer da oben steckt, hatte schon 1000 Gelegenheiten, Kontakt zu uns aufzunehmen. Mir reicht es jetzt aber. Hey, Sie! Lasst uns hier raus! Es reicht, verstanden? Wenn wir uns jetzt freilassen, finde ich die Geschichte vielleicht noch irgendwie witzig. Aber so langsam verliere ich wirklich die Geduld. Spar dir deine Luft, Peter, das bringt nichts, glaub mir. Aber, wir müssen doch irgendwas tun. Da hast du recht. Ich überlege schon die ganze Zeit, aber mir fällt nichts ein. Wir könnten die Notbremse ziehen. Die Notbremse? Ja, du weißt schon. Nein, was meinst du? Wir können das Experiment abbrechen. So langsam ist das ja kein Spaß mehr. Ich meine, Peter ist verletzt. Er blutet. Das war bestimmt nicht vorgesehen. Könnte ich euch kurz sprechen? Was gibt's denn? Kennt ihr diesen Jonathan Thorndike? Nicht persönlich, aber angeblich war er heute Morgen hier. Ich hab's leider verpasst, aber er hat wohl eine Menge Wirbel veranstaltet. Wirbel? Inwiefern? Naja, er kreuzte ja auf und fragte, ob jemand spontan Zeit und Lust für ein Filmprojekt hat. Irgendwas Experimentelles. Er erzählte, dass ihm 2 Schauspieler abgesprungen seien und er dringend Ersatz bräuchte. Hier kommt zu spät, die Rollen sind schon vergeben. Nein, darum geht es gar nicht. Wir interessieren uns aus anderen Gründen dafür. Wisst ihr mehr über das Projekt? Nein, aber deine Freundin macht doch da mit, Schatz, stimmt's? Ja, Jolene ist eigentlich bloß eine Bekannte, aber sie hat mir kurz davon erzählt. Thorndike brauchte jemanden, der gut im schauspielerischen Improvisieren ist, und zwar heute, den ganzen Tag. Über das Projekt selbst wusste sie allerdings kaum was. Sehr mysteriös ist das Ganze. Weißt du, wo das Projekt stattfinden soll? Irgendwo am Hafen, glaube ich. In einer Lagerhalle oder so. Welcher Hafen? Ich glaube, sie hat gesagt, sie müsse nach Long Beach. Long Beach? Der Hafen von Long Beach ist riesig. Ich weiß, aber irgendwo da muss das sein. Stalkers. Stalkers Fischfabrik. Da wollte sie hin. Woher weißt du das? Sie hat es mir erzählt. Sie hat es dir erzählt? Ja. Aber du kennst Jolene doch gar nicht. Natürlich kenne ich sie. Also doch. Also doch? Du triffst dich heimlich mit ihr. Ich... Was? Wir gehen vielleicht besser, oder? Nein, du hast mich da missverstanden. Das soll ich dir glauben, ja? Jetzt hör mir mal zu, ich habe mich mit niemandem getroffen, klar? Und schon gar nicht mit Jolene. Ja, vielen Dank für eure Hilfe. Und woher kennst du sie dann? Ich kenne sie halt. Ist doch vollkommen egal, woher. Komm, Jelena. Das ist ganz und gar nicht egal. Doch. Nein, und du sagst jetzt sofort. Ein Experiment. Ist das dein Ernst? Du willst behaupten, du weißt nichts von dem Projekt? Von welchem Projekt? Von dem Filmprojekt. Nein, ich weiß nichts von einem Filmprojekt. Und du willst mich nicht auf den Arm nehmen? Siehst du aus? Sean, ich glaube, wir haben ein Problem. Sehe ich auch so. Was ist hier überhaupt los? Wir wissen nichts von einem Projekt. Ich weiß Bescheid. Na, wenigstens etwas. Sag jetzt schon, was überhaupt los ist. Was los ist? Wir befinden uns mitten in einem Film. Das ist los. In einem Film? Sag mal, spinnst du? So wie auf dem Holodeck der Enterprise oder wie? Alles um mich herum ist nicht real? Doch, natürlich ist es real. Aber wir sind es nicht. Jolene und ich, wir sind Schauspieler. Angehende jedenfalls. Von dir kann ich es nur vermuten. Wir sind uns vorher noch nicht begegnet. Ich bin im 2. Jahr auf der Schauspielschule. Schauspieler? Das heißt, Ihr habt gar nicht das Gedächtnis verloren und ihr wisst, wo wir sind und wer uns hierher gebracht hat. So ist es. Aber eurem Staunen entnehme ich das ihr nicht. Da entnimmst du verdammt richtig. Wir sind keine Schauspieler. Wir sind echt. Und im Gegensatz zu euch wissen wir tatsächlich nicht, wie wir hierher kamen. Hört zu. Wir hatten keine Ahnung, dass ihr beide nicht zum Team gehört. Wir dachten, ihr würdet auch bloß Rollen spielen. Sonst hätten wir natürlich längst... Ach, Jolene, wie wäre es, wenn du uns die Geschichte von Anfang an erzählst? Okay. Also, Sean und ich sind Schauspielschüler an der Los Angeles School of Method Acting. Heute Morgen kam Jonathan Thorndike in die Schule, der händeringend zwei Schauspieler suchte für ein Projekt, das sofort starten und 24 Stunden dauern sollte und bei dem ihm zwei Leute abgesprungen waren. Wer ist Jonathan Thorndike? Ein Regisseur. Er erzählte uns, dass er einen Film drehen wollte, in dem die Schauspieler einer ihnen vorher völlig unbekannten Situation ausgesetzt werden. Thorndike meinte, es gäbe bereits einen Drehort. Der Film würde in einem geschlossenen Gebäude spielen, in dem überall Kameras installiert sind, damit die Schauspieler ganz mit sich allein sind und keine Kameraleute das Spiel stören. Thorndike gab uns nur eine Regieanweisung. Wir sollten so tun, als hätten wir das Gedächtnis verloren und könnten uns an nichts erinnern, was wir in den letzten 24 Stunden getan haben und wie wir an diesen Ort gekommen sind. Alles andere wollte er unserem Zusammenspiel und dem Zufall überlassen. Wir konnten uns die Rolle selbst erarbeiten, die wir spielen wollten. Ihm war nur eins wichtig. Wir sollten niemals unsere Rolle verlassen. Ja, das hat er immer wieder betont. Er sagte, wir würden im Laufe des Experiments auf andere Schauspieler treffen, die ebenfalls Gedächtnisverlust vorspielen. Ihn interessierte die Interaktion zwischen Schauspielern, die sich vorher noch nie gesehen haben und die sich nicht absprechen konnten. Aus dem fertigen Material wollte er dann, sofern es brauchbar sein würde, einen Film zusammenschneiden. So ähnlich wie beim Blair Witch Project. Da hat der Regisseur seinen Schauspieler einfach mit einer Videokamera in den Wald geschickt, ohne dass sie wussten, was sie erwarten würde. Ich fand das ungeheuer spannend und habe sofort zugesagt. Ihr dachtet also die ganze Zeit, Justus und ich wären Schauspieler, die nur so tun, als hätten sie keine Ahnung, wie es ihnen geschieht? So war es. Das hatte uns Mr. Thorndike schließlich angekündigt. Was meinst du, was ich für eine Panik bekommen habe, als du plötzlich die Videokamera entdeckt und gleich darauf zertrümmert hast? Ich dachte, was macht der denn da? Es ist doch die Filmkamera. Aber dann fielen mir Thorndikes Worte wieder ein, dass wir das Spiel auf keinen Fall unterbrechen sollten. Also dachte ich, dass es Absicht war. Und dass es noch weitere Kameras gab, die besser versteckt waren und uns weiterhin filmten. So ähnlich ging es mir auch, aber ich beschloss, mir nichts anmerken zu lassen. Na, das erklärt dein Verhalten, nachdem ich die Kamera entdeckt hatte. Aber warum hast du die ganze Zeit gegen mich gearbeitet, statt mir zu helfen? Das war Teil meiner Rolle. Ich spiele jemanden, der allem und jedem gegenüber misstrauisch ist und erstmal nichts von dem glaubt, was man ihm erzählt. Und das habe ich durchgezogen, in jeder Situation. Ich wusste ja nicht, dass du wirklich du bist. Es ist unglaublich. Weder Peter noch ich haben jemals von diesem Thorndike gehört. Was immer er euch erzählt hat, er hat euch einen ganz wesentlichen Teil verschwiegen. Fabrik. Aber hier wird definitiv kein Film gedreht. Da war etwas, was Kimberly zu Vince gesagt hatte. Sie könne nicht mit Thorndike telefonieren, da sein Handy dort unten nicht funktioniere. Dort unten? Dann ist er irgendwo unterirdisch. Natürlich, in einem Keller. Wahrscheinlich ist die Fischfabrik unterkellert. Ich gehe rein. Wenn ich in 15 Minuten nicht zurück bin... Rette ich dich ein weiteres Mal. Eine meiner leichtesten Übungen. Sei vorsichtig. Was ist passiert? Was machst du da unten? Ich ermittle. Komm da raus, oder willst du zerquetscht werden? Die Fahrstuhlkabine hat sich wieder bewegt. Haben wir gehört. Warum musstest du da auch nochmal runtersteigen? Ich habe eine Kamera gesucht. Ja, es gibt keine. Ebenso wenig wie sonst hier unten. Ich habe wirklich alles abgesucht. Aber das heißt ja... Ja, dass wir unbeobachtet sein, seit wir die Kameras in unseren Gefängnissen zerstört haben. Dieser Jonathan Thorndike da oben dürfte noch gar nicht begriffen haben, dass das Projekt beendet ist. Weil er uns nämlich nicht mehr zusehen kann. Die Frage ist nur, warum hat er uns da nicht schon längst rausgeholt? Ja, hat jemand eine Idee? Wieso fragst du uns das? Weil ihr Thorndike kennt. Ihr wart von Anfang an eingeweiht im Gegensatz zu uns. Kann es sein, dass vielleicht noch mehr hinter der ganzen Geschichte steckt? Was meinst du? Ich weiß es nicht, aber einer von euch weiß es. Wie bitte? Just was? Ich habe dort unten keine Kamera entdeckt, dafür aber etwas anderes. Einen Sicherungsschalter. Ich habe die Fahrstuhlkabine eben in Bewegung gesetzt und wieder zum Stillstand gebracht. Aber das heißt ja, dass der Fahrstuhl funktioniert. Das heißt noch viel mehr, Peter. Er wurde von hier aus manipuliert, als du abgestürzt bist und nicht von oben. Und das bedeutet drittens, dass es einer von uns gewesen sein muss. Einer von uns? Das meinst du doch nicht im Ernst. Ich habe keinen Beweis, aber Tatsache ist, dass wir alle nach oben gesehen haben, als Peter an den Drahtseil hochkletterte. Niemand achtete darauf, was die anderen taten. Einer von uns hätte ohne weiteres eine halbe Sekunde den Sicherheitsschalter betätigen können. Und das legt auch den Verdacht nahe, dass einer von uns ein Verräter ist, der uns auch die anderen Fragen beantworten kann. Warum können Peter und ich sich an nichts erinnern? Wie passt das mit dem Filmprojekt zusammen? Warum hat Thorndike uns noch nicht hier rausgeholt? Es gibt also einen Verräter. Soweit stimme ich dir zu. Aber wer sagt, dass du nicht derjenige sein kannst, der uns an der Nase herumführt? Du musst nicht mehr in misstrauischen Spielen schauen. Diesmal ist es kein Spiel, Mr. Schlauberger. Hey, beruhigt euch, Leute. Es macht keinen Sinn, sich gegenseitig Anschuldigungen an den Kopf zu werfen. Justus und Jean haben recht, hier ist was faul. Und deshalb bin ich dafür, dass wir gemeinsam überlegen, wer ein falsches Spiel spielt. Wir sollten keine weiteren Schritte unternehmen, bevor wir nicht herausgefunden haben, wer der Verräter ist. Eben nicht ihr. Genau das werden wir nicht tun. Wir können uns gegenseitig erzählen, was wir wollen. Wir werden es nie herausfinden, wer die Wahrheit sagt und wer lügt, weil es einfach keine gemeinsame Grundlage gibt. Peter und ich haben das Gedächtnis verloren, ihr drei nicht. Ihr könnt mir also alles verkaufen. Ich habe keine Möglichkeit, eure Aussagen zu verifizieren. Wenn die Geschichte mit dem Gedächtnisverlust überhaupt stimmt. Siehst du, genau davon rede ich. Wir drehen uns im Kreis. Wir können noch stundenlang streiten und es wird uns nicht weiterbringen. Deshalb werde ich jetzt im Fahrstuhl in Bewegung setzen und hoffen, dass wir damit nach oben kommen. Justus legte den Sicherungsschalter um. Der Aufzug setzte sich in Bewegung. In Windeseile sprang Justus hoch, ergriff Peters Hand und wand sich aus dem Schacht. Da die Kabine selbst keine Tür hatte, konnten sie sie direkt ansehen. Justus erstarrte. Der Aufzug war nicht leer. Guten Tag, Justus Jonas und Peter Shaw. Erinnert ihr euch? Junge, was machst du hier? Ich suche jemanden. Nun, da kannst du nur mich meinen, sonst ist niemand hier unten. Nein, ich suche Jonathan Thorndike. Thorndike? Nie gehört. Gibt es hier noch andere Kellerräume, in denen kein Fisch gelagert wird? Was soll denn sonst gelagert werden? Wir sind in einer Fischfabrik, Junge. Aber du hast natürlich recht. Theoretisch könnte es Räume für Paletten und Legeboxen geben, wie es in der alten Fabrik der Fall war. In der alten Fabrik? Was für eine alte Fabrik? Na, die Bedock 15. Du arbeitest wohl noch nicht lange bei Stalker, wa? Die Firma ist doch erst vor 3 Monaten umgezogen. Und vorher war sie bei Dock 15? Genau, die Halle war zu klein und die Kühlräume nicht kalt genug, deshalb... Was ist mit der alten Fabrik passiert? Sie steht leer, glaube ich. Das heißt, Moment, ich glaube eine Filmfirma hat sie für wenige Wochen gemietet, um dort etwas zu drehen. Wieso... Danke, ich muss weg. Thorndike, endlich! Ich dachte schon, Sie lassen uns ewig hier unten. Ja, es tut mir leid. Ihr habt euch nie in Gefahr befunden, das müsst ihr mir glauben. Peters Sturz war ein Unfall, der nicht hätte passieren dürfen, aber nichtsdestotrotz... Nichtsdestotrotz haben Sie uns gegen unseren Willen hier eingesperrt. Du irrst dich, Peter. Aber ich will es gerne erklären. Den Eintern haben euch die anderen ja schon erzählt. Also, meine großartigste Idee war, Schauspieler einzusetzen, die nicht wissen, dass sie in einem Film mitwirken. Am liebsten hätte ich nur solche Leute genommen, aber das wäre zu gefährlich gewesen. Es mussten einige Menschen dabei sein, die wussten, dass alles nur ein Spiel ist. Sonst hätte Panik unter den Teilnehmern dieses Experiments ausbrechen können. Es ist eine Panik ausgebrochen. Zumindest bei mir. Sie haben uns gegen unseren Willen hierher verschleppt und wer weiß was eingeflößt, damit wir alles vergessen. Nicht gegen euren Willen. Hier sind die Papiere, die ihr eigentlich unterzeichnet habt. Hiermit erkläre ich Justus Jonas im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte dazu bereit, absolut freiwillig beim Filmprojekt Spur ins Nichts von Jonathan Thorndike mitzuwirken. Zu diesem Zweck werde ich ebenfalls freiwillig eine chemische Substanz einnehmen, die meine Erinnerung an die letzten 24 Stunden löscht. Die Substanz ist vollkommen ungefährlich. Ich werde mich wahrscheinlich nicht daran erinnern können, diesem Projekt zugestimmt zu haben. Diese Tatsache nehme ich in Kauf. Für die Mitwirkung an Spur ins Nichts erhalte ich eine Kopie des fertigen Films. Ich habe kein Mitspracherecht, was die Umsetzung angeht, kann jedoch entscheiden, ob ich beim Abspann mit meinem Namen genannt werden möchte. Das ist meine Unterschrift! Falsche Firma. Da ist sie, das ist die falsche Fabrik. Aber es gibt noch eine andere. Na dann nichts wie los. Hey, ihr. Ja? Guten Tag, du bist Bob Andrews, oder? Ich, ja, bin ich. Was ist passiert? Wo ist Jonathan? Verzeihung, aber wer sind Sie überhaupt? Stimmt, wir sind uns ja nie begegnet. Mein Name ist William Boyd. Natürlich ist es deine Unterschrift. Du konntest gestern gar nicht abwarten, deinen Namen darunter zu setzen. Aber wenn das wirklich alles wahr ist, wie sind Sie auf uns gekommen? Ihr seid auf mich gekommen. Ich hatte eine Anzeige in die Zeitung gesetzt. Suche junge Menschen für kurzfristiges Filmprojekt. Daraufhin rief ihr gestern bei mir an. Wir trafen uns. Ich erläuterte die Einzelheiten und ihr wart begeistert. Begeistert? Das kann ich mir kaum vorstellen. Ich schon. In der Tat, Justus. Du warst Feuer und Flamme. Du warst der Meinung, dass du trotz deines Gedächtnisverlustes hinter das Geheimnis kommen würdest. Du warst so überzeugt, dass es dir auch ohne Erinnerung gelingen würde, das Rätsel, wie du hergekommen bist, lösen zu können. Die Zeit drängte, also hast du Peter schließlich überredet. Heute trafen wir uns in der Lagerhalle. Ihr habt die Papiere unterschrieben, das Mittel genommen, das in der ersten Stunde noch einen sehr müde macht, und ihr habt euch in den Raum zum Schlafen gelegt. Später führte ich dann Jolene und Sean zu euch in die Räume. Lia wusste als einzige etwas mehr vom Projekt und sollte euch eigentlich befreien. Aber ihr habt den Spieß herumgedreht. Auch gut, das macht es interessanter. Sie haben uns also beobachtet? Dann gab es ja doch Kameras. Aber wo? Das kann ich dir leider nicht sagen. Berufsgeheimnis. Eine eigene Erfindung, die ich bald patentieren lassen werde. Was soll das heißen? Haben Sie weiße Fliesen erfunden, die von der einen Seite her durchsichtig sind? So ähnlich. Gib dir keine Mühe, Justus. Du wirst es nicht herausfinden. Also, als ich Peter verletzte, habe ich lange überlegt, ob ich abbrechen sollte. Es tut mir leid, Peter, ich hätte sofort abbrechen sollen. Da ist meine Idee nach packenden Bildern und einer guten Story mit mir durchgegangen. Tut mir leid. Ja, und was war damit, als endlich die Wahrheit ans Licht kam? Wieso haben Sie da nicht alles aufgelöst? Mir wurde klar, dass diese überraschende Wendung sich ausgezeichnet in meinem Film machen würde. Ich wollte euch noch etwas zappeln lassen. Aber ich habe euch immer beobachtet. Ihr wart nie wirklich in Gefahr. Naja, wie man's nimmt. Du hast recht. Ich schlage vor, wir sollten dich nur verarzten und diesen ungemütlichen Ort verlassen. Jonathan Thorndike brachte sie nach draußen. Auf dem Parkplatz verabschiedeten sie sich von Sean, Jolene und Lear. Danach fuhr Thorndike die zwei Fragezeichen zu einem Arzt, der sich sogleich um Peters Verletzung kümmerte, die zum Glück nicht so schlimm war, wie sie zwischenzeitlich ausgesehen hatte. Tja, was für ein Tag. Allerdings. Ich bin wirklich gespannt auf diesen Film. Nicht nur du, Peter. Nicht nur du. Ich werde mich bei euch melden, sobald ich das Material gesichtet habe. Ich wäre gern dabei, wenn Sie sich die Bänder ansehen. Tut mir leid, aber du hast unterschrieben, dass du auf Umsetzung und Schnitt keinen Einfluss nehmen kannst. Also bis dann. Moment mal, Sie fahren jetzt einfach? Sorry, aber ich muss. Ich habe heute noch viel zu tun, der nächste Film wartet. Mein Experiment mit euch war nur ein kleines Intermezzo. Ich rufe euch an, wenn es was Neues gibt, okay? Bis dann. Jonathan Thorndike streckte noch einmal seinen blassen Arm aus dem Fenster, winkte und gab Gas. Justus blickte auf den Arm und er starrte. Beim Winken war der Ärmel des T-Shirts hochgerutscht. Darunter war ein auffälliges Muttermal zum Vorschein gekommen. Ein brauner Fleck, der ungefähr die Form einer Axt hatte. Eine braune Insel im weißen Meer. Oh mein Gott. Was hast du, Just? Ich erinnere mich. Was? Du erinnerst dich? Woran? Ja, an kaum etwas. Eigentlich an gar nichts. Es sind nur Bilder. Da war eine Halle. Die Fischfabrik. Und ein Scheinwerfer. Und Thorndike. Und er hat dieses Muttermal, das aussieht wie eine Axt. Hast du gesehen? Ja. Und weiter? Ja, ich habe mir etwas aufgeschrieben. Eine kurze Notiz. Mehr Zeit blieb nicht. Und die habe ich versteckt. Du hast eine Notiz versteckt? Wann? Wo? Ich weiß nicht wann. Ich weiß nur... Ich weiß es! Ich weiß es! Aber Just, was machst du denn da? Na, das siehst du doch. Ich zieh meinen Schuh aus. Ja, aber wieso denn zum Teufel? Der Schuh ist uralt. Ich hatte die Schuhe noch von der Arbeit gestern auf dem Schrottplatz an. Die Sohle ist gerissen, siehst du? Und in diesem Riss hatte ich einen Zettel versteckt. Das war der sicherste Ort, der mir eingefallen ist. Die Hosentaschen hat Thorndike ja garantiert durchsucht. Stimmt. Mein Schlüssel, meine Brieftasche, die sind ja immer noch verschwunden. Was steht denn nun auf dem Zettel? Glaub Thorndike kein Wort. Peter, wir müssen zurück. Schnell. Taxi! So, das macht dann 12,60 $. Oh Mist! Unsere Geldbörsen! Oh. Sag mal, wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Das könnt ihr vergessen. Wenn ihr nicht bezahlen könnt, dann... Warten Sie! Da ist Bob! Bob? Wer ist denn jetzt bitte Bob? Ist mir doch egal. Hört mal, Jungs. Wenn ihr nicht sofort mit der Bob! Peter! Peter, Gott sei Dank! Was ist passiert? Später! Hast du Geld? Wir müssen das Taxi bezahlen. Ich... was? Geld? Ja, hab ich. Hier, stimmt so. Danke. Hi, ihr beiden. Jelena, also so langsam verstehe ich überhaupt nichts mehr. Ich auch nicht. Aber das ist im Moment völlig zweitrangig. Da vorne steht Thorndikes Wagen. Thorndike? Wegen dem sind wir auch hier. Und wegen euch natürlich. Na, so ein Zufall. Los, beeilt euch. Justus, Peter, ich bin's, William Boyd. Erinnert ihr euch nicht an mich? Wir kennen uns? Wundert mich nicht. Ich habe so einiges vergessen. Was? Hä? Da seid ihr ja schon wieder. Habt ihr was vergessen? Allerdings. Unsere Brieftaschen. Ach ja, stimmt. Die hattet ihr mir zur Verwahrung gegeben. Zur Verwahrung, so. Ich denke, Sie sind uns noch eine Erklärung schuldig, Mr. Thorndike. Noch mehr Erklärungen? Ihre Geschichte über Ihren Film können Sie sonst wem erzählen. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ach, und warum nicht? Darum nicht. Glaubt Thorndike kein Wort. Was soll das sein, Justus? Das ist eine Nachricht aus der Vergangenheit. Von mir an mich. Und ehrlich gesagt bin ich geneigt, mir selbst mehr Glauben zu schenken als Ihnen. Und damit hat er absolut recht. William, was tun Sie denn hier? Dasselbe könnte ich Sie fragen, Jonathan. Nun, das sehen Sie ja. Ich bereite noch ein paar Kleinigkeiten für den Drehstart übermorgen vor. So, Sie bereiten etwas vor. Bei diesen Vorbereitungen haben Justus und Peter Sie überrascht, was Sie dazu veranlasste, die beiden einzusperren. Sehe ich das richtig? Mr. Boyd, ich weiß, wir sind uns schon einmal begegnet. Nur leider kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern. Jonathan Thorndike hat uns ein Mittel verabreicht, das die letzten 24 Stunden unserer Erinnerung gelöscht hat. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie uns die Geschichte erzählen könnten. Ich bin Filmproduzent und damit Jonathan Chef für die nächste Produktion, die zum Teil in dieser Halle gedreht werden soll. Aber Jonathan und ich hatten von Anfang an Differenzen. Er wollte einen völlig anderen Film machen als das Studio. Er wollte das Drehbuch ändern, mehr Geld haben und nicht zuletzt die Hauptdarstellerin Carrie Porter in der Rolle der Catherine hinsetzen. Aber das war absolut unmöglich. Ich halte Mrs. Porter für eine herausragende Darstellerin. Außerdem haben wir bereits einen Vertrag mit ihr. Über diesen Punkt gerieten Jonathan und ich so sehr in die Haare, dass ich schließlich den Verdacht hegte, dass er die Produktion sabotieren würde, um seine Forderungen durchzusetzen. Das war der Punkt, an dem ich euch angerufen habe. Ach, tatsächlich? Woher kannten Sie uns? Aus der Zeitung. Ich beauftragte euch also, ihn zu beschatten. Er kannte euch schließlich nicht. Daher hielt ich das Unternehmen für ungefährlich. Doch das war es offenbar nicht. Denn ihr wart plötzlich verschwunden. Ich machte mir große Sorgen, da ich euch weder in der Zentrale noch auf dem Handy erreichen konnte. Schließlich bin ich zur Fischfabrik gefahren, um zu sehen, ob ich Jonathan hier antreffe. Auf dem Weg dorthin begegnete ich dir, Bob. Und wie bist du auf die Fischfabrik gekommen, Bob? Detektivarbeit. Erzähle ich euch später. Jetzt will ich erstmal wissen, worum es überhaupt geht. Um Sabotage nehme ich an. Ihr beiden müsst gestern während eurer Beschattung irgendwie herausgefunden haben, dass Jonathan hier in der Fabrik, weil er etwas Verbotenes plant. Und dann sind wir von ihnen ertappt worden. Wir haben etwas gesehen oder gehört, das wir niemals hätten erfahren dürfen. Nicht wahr? Sie erwischten uns und sorgten dafür, dass wir alles vergessen, was wir erfahren haben. Sie flößten uns dieses Mittel ein. Sie konnten sich jedoch nicht sicher sein, dass wir uns tatsächlich an nichts mehr erinnern würden. Also sperrten sie uns ein, installierten die Kameras und beobachteten, wie wir uns nach dem Aufwachen verhalten. Ob wir uns erinnern oder nicht. Mia, Vorsicht, zur Seite! Boah, das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Wenn der Scheinwerfer dich erwischt hätte. Das ist schon mal passiert. Letzte Nacht. Genau hier. Und wir haben es beobachtet. Du erinnerst dich? Ja, jetzt gerade. Wir waren dort hinten, hinter der Säule und haben beobachtet, wie Mr. Thorndike und Leah sich an den Scheinwerfern zu schaffen machten. Einer krachte herunter, wohl versehentlich, und Thorndike sagte... Er sagte, wenn dieses Ding auf Carrie Porters Kopf landet, sind wir sie endgültig los. Sie hatten vor, die Hauptdarstellerin ihres Films umzubringen. Damit ihre Freundin die Rolle kriegt, aber klar, ihre Freundin Kimberly Lloyd. Ich habe mitbekommen, wie sie den Text für die Rolle der Catherine gelernt hat. Ist das wirklich wahr, Donison? Es stimmt. Leah! Es hat keinen Sinn, Jonathan. Die Fünfe haben uns doch sowieso durchschaut. Wir wollten Carrie Porter natürlich nicht umbringen, nur außer Gefecht setzen, damit Kimberly die Rolle bekommt. Sie wissen, wie eng der Drehplan ist. Wäre die Hauptdarstellerin für längere Zeit ausgefallen, wäre die Rolle sicher neu besetzt worden. Mit Kimberly... Also trafen wir uns nachts hier in der Halle und haben die Scheinwerferschaltungen sabotiert, damit sie im richtigen Moment... Naja, jedenfalls ist ein Scheinwerfer versehentlich schon gestern abgestürzt und ihr habt das beobachtet. Wir ertappten euch und stellten fest, dass ihr alles mitbekommen hattet. Also mussten wir was unternehmen, sonst wären wir unseren Job los gewesen. Ihr? Das heißt, du bist keine Schauspielerin? Ich bin Jonathans Regieassistentin und Kimberlys Freundin. Die letzte Nacht war ein Albtraum. Wir hatten euch in den Keller eingesperrt, wussten aber nicht, was wir weiter mit euch tun sollten. Da kam Jonathan auf den genialen Plan mit dem Vergessenstrank. Er hatte über einen Freund aus der Filmbranche von dieser Substanz gehört. Ein paar Filmleute hatten wohl mal Ärger deswegen. Ja, wir haben davon gehört. Um genau zu sein, hatten die Filmleute damit Ärger mit uns. Ja, die Welt ist klein. Jedenfalls hatte Jonathan noch Kontakt zu diesen Leuten und konnte diesen Trank beschaffen. Dann zwangen wir euch, ihn einzunehmen. Kurz vorher muss ich eine Möglichkeit gefunden haben, unbemerkt diesen Zettel hier zu schreiben und ihn unbemerkt in meiner Schuhsohle zu verstecken. Aber warum habt ihr uns nicht gleich zusammen in einem Raum eingesperrt? Wieso das mit den Schauspielern? Wir befürchteten, dass ihr euch gegenseitig in eurer Erinnerung auf die Sprünge helfen könntet. Also wollten wir euch so lange wie möglich getrennt halten. Aber das klappte nicht, da Peter ziemlich schnell die Tür geöffnet hatte. Ja, und dann kamst du ins Spiel. Richtig. Als ihr die beiden Kameras zerstört hattet, brauchte Jonathan eine Möglichkeit, euch weiter zu belauschen. Also hat er mich runtergeschickt. Ab da konnte ich versuchen, euch von einem Fluchtversuch abzuhalten. Also du hast den Fahrstuhl in Bewegung gesetzt und meinen Absturz verursacht. Ja, ich konnte ja nicht zulassen, dass ihr abhaut. Aber dann ließ Jolene die Bombe platzen und erzählte von dem Film. Jonathan hat alles von der Fahrstuhlkabine aus belauscht und sah, dass er das Spiel nicht weiterspielen konnte. Also hat er rasend schnell die beiden Verträge getippt und eure Unterschriften mit Hilfe eurer gestohlenen Ausweise gefälscht. Damit ist er runtergekommen und hat versucht, die Lüge über den Film aufrechtzuerhalten. Dann gab es also keine weiteren Kameras. Wusste ich's doch. Das kam mir gleich so komisch vor. Tja, was Justus sich nicht erklären kann, kann es auch nicht geben. So einfach ist das. Nachdem wir also den Tathergang geklärt haben, ist es wohl an der Zeit, meine Pflicht zu tun. Jonathan, Leah, sie sind gefeuert. Und jetzt rufe ich die Polizei. Ich muss schon sagen, Mr. Thorndike, Hochachtung. In so kurzer Zeit einen so guten Plan zu entwickeln und dann die ganze Zeit so flexibel zu sein, dass das Lückengebilde nicht einstürzt, das erfordert schon eine Menge Grips. Beinahe hätten sie uns reingelegt. Aber eben nur beinahe. Da wäre noch was. Unsere Sachen. Ja. Ist da auch wirklich alles drin? Bargeldausweis. Ah, hier bitte. Falls Sie nach Ihrem Gefängnisaufenthalt mal detektivische Hilfe benötigen. Die drei Detektive? Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Zwei Tage später saßen Justus, Peter, Bob, William Boyd und Jelena im Sonnenuntergang auf der Veranda des Hauses Jonas und aßen Tante Mathildas Kirschtorte. Was ich immer noch nicht ganz verstanden habe, wieso Transport? Habt ihr nicht meinen Wagen benutzt, um zur Fischfabrik zu fahren? Am Nachmittag? Bob. Standet ihr auch von Thorndykes Apartment. Für die Fahrt zur Fischfabrik habt ihr ihn aber nicht mehr benutzt. Robert Andrews, man spricht nicht mit vollem Mund. Warum eigentlich? Tja, ich kann mich nur noch an den Vorfall mit dem Scheinwerfer erinnern. Alles andere ist im Nebel der Amnesie verborgen und wird es auch wohl bleiben. Ich bin mir sicher, dass wir einen Grund hatten, nicht den VW zu nehmen. Vielleicht hatten wir Angst, dass Thorndyke ihn wiedererkennt. Aber mit Sicherheit werden wir das wohl nie wissen. Es ist ein ziemlich beunruhigendes Gefühl, sich immer noch nicht erinnern zu können, kann ich euch sagen. In diesen 24 Stunden kann alles Mögliche passiert sein. Wir werden es nie erfahren. Ein paar offen gebliebene Fragen tun euch mal ganz gut. Also auf jeden Fall wird es ziemlich schwierig werden, zu diesem Fall einen Bericht zu schreiben, wenn ihr mir nicht sagen könnt, was passiert ist. Soll das heißen, dass es zu all euren Fällen Berichte gibt? Natürlich. Alles genauestens protokolliert. Warum fragen Sie? Naja, ich finde, ihr habt schon eine Menge spannender Abenteuer erlebt. Und wenn es darüber genaue Aufzeichnungen gibt, ist das natürlich praktisch. Es könnte sich vielleicht lohnen, einen Film über euch zu machen. Einen Film? Ja, einen Spielfilm fürs Kino. Vielleicht sogar für eine Fernsehserie. Natürlich brauche ich dafür euer Einverständnis. Was meint ihr? Ich denke, wenn Sie mich als Brad Pitt oder Keanu Reeves einsetzen, haben Sie meine Zustimmung, Mr. Boyd.